Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel. Diese Woche habe ich im Garten spontan ein Foto mit dem Handy gemacht, und zwar von einem Pulk Gänseblümchen. Ganz dicht standen sie und stehen sie noch beieinander und drängeln sich regelrecht darum, ihre Blütenköpfe zur Sonne hinzustrecken, dorthin, woher das lebensspendende Licht auf sie scheint. Die Gänseblümchen brauchen keinen Abstand zu halten. Sie kennen kein Kontaktverbot und kein Social Distancing. In Rheinland-Pfalz und einigen anderen Bundesländern gibt es inzwischen Bußgeldkataloge für den Fall, dass die Kontaktsperre nicht eingehalten wird. Bei den Gänseblümchen hätten Bußgelder noch viel weniger Zweck als bei den Uneinsichtigen unter den Menschen. Na gut, Gänseblümchen haben natürlich auch einen entscheidenden Vorteil uns gegenüber. Sie können sich nicht mit dem Coronavirus infizieren. Da kann man schon ein bisschen neidisch werden. Aber ich betrachte die Gänseblümchen und nehme sie als Hoffnungsbild. Der Tag wird kommen, an dem wir auch einmal wieder so beieinander sein werden, uns die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und fröhlich sind und feiern. Bis dahin bleiben wir im Geist verbunden. Uns spendet Leben ja nicht nur das Licht der Sonne. Uns spendet Leben und Licht auch unser Gott, der uns geschaffen hat. Er spendet es durch sein Wort und seinen Geist. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln, so ruft der Beter des 89. Psalms. Und ich will seine Worte aufgreifen und beten: Gott, lass uns im Licht deines Antlitzes wandeln. Und erhelle das Leben all derer, die unter der gegenwärtigen Krise besonders zu leiden haben. Die Kranken auf den Intensivstationen, die nicht mehr selbstständig atmen können und um ihr Leben ringen. Die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die über ihre Grenzen gehen, um zu helfen. Die Flüchtlinge, dicht gedrängt in Auffanglagern oder Asylheimen. Die Kinder und Jugendlichen in prekären Familienverhältnissen, die jetzt kaum noch ausweichen können, wenn sie mit Gewalt oder Missbrauch konfrontiert sind. Schenke ihnen allen innere Stärke, Gott. Beschütze und tröste sie. Gieß deinen Geist aus, dass Zuversicht und Mut erhalten bleiben, all denjenigen, die helfen und unterstützen und anderen beistehen, und dass deren kreative Ideen nicht versiegen, wie sie das jetzt tun können. Gott, lass uns im Licht deines Antlitzes wandeln. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel. Dieses Angebot gestalten evangelische und katholische Kirche im Wechsel. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Signalton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie lieber persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen, 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bleiben Sie behütet und getragen vom Segen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und auf Wiederhören.